Von den Wohltaten. Siebentes Buch, 26-32. 26. Allein wir richten nichts aus, entgegnet man. Er tut, als wüsste er nichts davon. Er hat's vergessen. Was soll ich da anfangen? Du bringst mich auf etwas sehr Wichtiges und was sich ganz eignet, mit meiner Aufgabe vollends ins Reine zu kommen, wie man nämlich Undank ertragen soll. Mit Gelassenheit, mit Sanftmut, mit Seelengröße. Nie tue dir, ein fühlloser, vergesslicher und undankbarer Mensch, so weh, dass es dich nicht dennoch freute, gegeben zu haben. Nie presse dir eine Kränkung das Wort aus. Ich wollte, ich hätte es nicht getan. Auch wenn du mit deiner Wohltat übel angekommen bist, lass sie dich freuen. Der andere wird sich immer ärgern, wenn du deine Wohltat selbst in solchem Falle nicht bereuest. Lass dich's doch nicht verdrießen, als widerführe dir etwas Unerhörtes. Eher solltest du dich wundern, wenn dir solches nicht widerführe. Den einen hält die Mühe, den andern der Kosten von der Dankbarkeit ab. Den einen eine Gefahr, den andern ein falsches Ehrgefühl. Er will durch Erstattung nicht das Geständnis ablegen, dass er etwas empfangen habe, den einen die Unkenntnis seiner Pflicht, den andern Bequemlichkeitsliebe, wieder einen andern seine Geschäftigkeit. Betrachte doch, wie die unbegrenzte Begehrlichkeit der Menschen immer heischt und fordert, und du wirst dich nicht mehr verwundern, dass niemand heimgibt, wo keiner genug bekommen kann. Wo findest du ein so kernhaftes und festes Gemüt, dass du ihm mit Sicherheit eine Wohltat anvertrauen könntest? Der eine ist von Wollust verblendet, der andere frönt dem Bauche, der dritte ist ganz und gar aufs Gewinnen aus und hat dabei nur die Summen, nicht die Wege im Auge. Der eine wird vom Neide beherrscht, der andere von blindem Ehrgeize, der sich in die Schwerter hineinstürzt. Zudem die Geistesbeschaffenheit und Abspannung und das Gegenteil davon, die Aufregung und der beständige Aufruhr des ruhelosen Herzens. Überdies die Selbstüberschätzung und Aufgeblasenheit, die sich so viel zugute tut auf das, weshalb sie Verachtung verdient. Und was soll man sagen von dem Eigensinne des verkehrten Strebens, von der Unbeständigkeit, die immer von dem einen aufs andere überspringt? Dahin gehört auch noch die jähe Übereilung und die Ängstlichkeit, die kein festes, planmäßiges Handeln aufkommen lässt, und die tausend Irrtümer, in denen man sich herumtreibt, die Keckheit der Furchtsamsten, die Misshelligkeit der Vertrautesten und, woran die ganze Welt krankt, das Vertrauen auf das Unzuverlässigste, die Unzufriedenheit mit dem, was man besitzt, und das Wünschen von Dingen, zu deren Erreichung keine Möglichkeit und keine Hoffnung vorhanden ist. 27. Unter den beunruhigendsten Leidenschaften, da soll das ruhigste aufkommen, Gewissenhaftigkeit. Wenn du dir ein richtiges Bild von unserm Leben machst, so muß dir sein, als schautest du in eine soeben erstürmte Stadt, wo jede Rücksicht auf Ehrgefühl und Rechtlichkeit verschwunden ist und die Gewalt zu Rate sitzt, als wäre das Zeichen zur allgemeinen Verwirrung gegeben. Da greift man zu Feuer und Schwert, uneingeschränkt von Gesetzen waltet der Frevel. Kein Heiligtum, das sonst unter feindlichen Waffen die Fliehenden schützt, hält die auf ihre Beute losstürzenden zurück. Der eine nimmt vom Gute des Einzelnen, der andere vom Öffentlichen, der eine vom Weltlichen, der andere das Heilige. Dieser bricht Türen auf, jener steigt von oben ein, ein Dritter, nicht zufrieden mit dem schmalen Wege, stürzt das, was ihn hemmt, zusammen und macht sich durch Trümmer Bahn zum Gewinn. Dieser plündert, ohne zu morden, jener trägt seine Beute in blutbefleckter Hand davon. Jeder hat etwas von einem andern. Bei dieser Gier des Menschengeschlechts, wahrlich, da hast du doch gar zu wenig daran gedacht, wie es allen geht, wenn du unter diesen Räubern einen finden willst, der Dank erstatte. Wenn es dich empört, dass es Undankbare gibt, so ärgere dich, dass es Schwelgerische, ärgere dich, dass es Geizige, ärgere dich, dass es Unzüchtige gibt, ärgere dich, dass die Kranken hässlich aussehen und die Greise blass. Es ist freilich drückend, jenes Laster, und unerträglich. Es löst die geselligen Bande der Menschheit und trennt und zerstreut die Eintracht, die eine Stütze für unsere Schwachheit sein sollte. Allein es ist so allgemein verbreitet, dass auch der nicht frei davon bleibt, der sich darüber beklagt. 28. Geh in dich selbst, ob du einem jeglichen, dem du verpflichtet warst, Dank erstattet habest, ob an dir keine Liebeserweisung vergeblich gewesen, ob das Andenken an alle Wohltaten mit dir geht, da wirst du finden, was dem Knaben erwiesen ward. Es ist schon vor den Jünglingsjahren aus dem Sinn gekommen, was man an dem jungen Manne tat. Es hat nicht gehalten bis ins Greisenalter. Das eine haben wir aus dem Gedächtnis verloren, das andere weggeworfen. Manches ist uns allmählich aus den Augen gekommen, von manchem haben wir die Augen weggewendet. Wenn ich auch deine Schwäche entschuldigen soll, so ist doch dein Gedächtnis unhaltbar und zu klein für die Menge von Begebenheiten. Es muß notwendig so viel fahren lassen, als es aufnimmt, und das Älteste durch das Neueste überdecken. So ist ist's gekommen, daß du auf deine amme nicht sonderlich viel hältst. Ihre wohltaten sind durch das nachfolgende lebensalter beiseite gestellt worden. So ist's gekommen, daß du für den lehrer nicht die mindeste achtung mehr fühlst. So ist's gekommen, daß du nicht mehr weißt, wer dir die stimme zur quästur gab, weil du jetzt mit konsularkomitien zu tun hast oder dich um einige priesterwürden bewirbst. Es kann wohl sein, du findest das Laster, worüber du klagst, in deinem eigenen Busen, wenn du recht hineingreifst. Unbillig ist's, wenn du über ein allgemeines Verbrechen töricht, wenn du über eines böse bist, das dein eigenes ist. Willst du davon freigesprochen sein, so verzeihe. Besser kannst du wohl diesen oder jenen machen, wenn du dich in ihn schickst. Durch Vorwürfe wird er in jedem Fall schlechter. Was willst du ihn in seiner Fühllosigkeit noch verhärten? Wenn noch etwas von Zartgefühl in ihm ist, lass ihn's behalten. Gar manchmal hat die laut werdende Stimme des Vorwurfs das vielleicht noch vorhanden gewesene Gefühl vollends erstickt. Es scheut sich niemand, das zu sein, wofür er einmal angesehen wird. Überrasche die Verschämtheit, sie hört auf, Scham zu sein. 29. Also soll meine Wohltat hinausgeworfen sein? Sehen wir denn, was wir zu Weihgeschenken bestimmt haben, als hinausgeworfen an? Eine Wohltat ist als ein Weihgeschenk zu betrachten. Fällt es auch nicht gut damit aus, wenn sie nur aus gutem Herzen gegeben war? Ist der andere nicht so, wie wir von ihm hofften, nun, so wollen wir bleiben, was wir waren, anders als er. Der Missgriff war damals gemacht, als wir ihm gaben, jetzt ist es nur erst an den Tag gekommen. Den Undank ans Licht zu ziehen, geht nicht ohne Beschämung für uns ab, denn die Klage über eine verlorene Wohltat ist ein Beweis, dass es beim Geben gefehlt hat. So viel möglich müssen wir den Undankbaren bei uns selbst verteidigen. Vielleicht konnte er nicht, vielleicht wusste er's nicht anzugreifen, vielleicht kommt's noch. Es ist schon manchmal geschehen, daß ein geduldiger und vernünftiger Gläubiger böse Schuldner zu Guten gemacht hat, wenn er nachgiebig war und sie durch Warten willig stimmte. So müssen wir es auch machen, wir müssen der schlaffen Gewissenhaftigkeit stärkend aufhelfen. 30. Also soll meine Wohltat hinausgeworfen sein. Tor, du weißt nur nicht, wann du verloren hast. Verloren hast du, aber da, als du gabst, jetzt ist's nur ausgekommen. Wenn's aber auch so aussieht, als wäre etwas verloren, so leistet Mäßigung doch noch wesentliche Vorteile. Gebrechen wie des Körpers, so der Seele, wollen sanft behandelt sein. Oft ist, was bei geduldigem Harren sich entwickelte, durch gewalttätigen Eigensinn zerrissen worden. was braucht es denn Schimpfworte, was Klagen, was Verfolgung? Warum machst du denn selbst, dass er frei und los ist? Ist er einmal ein Undankbarer, so ist er schon aller Schuldigkeit enthoben. Ist's nicht unvernünftig, einen Menschen, an dem man viel getan hat, gegen sich aufzubringen, dass man statt eines ungewissen Freundes einen offenbaren Feind an ihm bekommen und er sich dadurch rein zu machen sucht, dass er uns in einen übeln Ruf bringt? Und es wird wohl von manchen Seiten heißen, ich begreife nicht, warum er mit dem, dem er so viel zu verdanken hatte, nicht hat auskommen können. Es steckt was dahinter. Wenn einer sich die Ehre eines Höhern anmaßen will, mag er sie auch nicht gerade besudeln, antasten wird er sie doch, und niemand begnügt sich, unbedeutende Dinge zu ersinnen. Er lügt lieber recht tüchtig, um die Sache wahrscheinlicher zu machen. 31. Wie viel besser ist's, den andern Weg einzuschlagen, auf dem man den Schein der Freundschaft behält, und wenn der andere zur Vernunft zurückkehren mag, die Freundschaft selbst bewahrt wird. Durch unermüdliches Wohlwollen gewinnt man die Schlechten, und es gibt kein so starres und gegen das liebenswerte feindseliges Gemüt, dass es, auch wenn es mit Gewalt dazu hingezogen würde, Gute nicht liebte, denen es am Ende noch aufs Neue etwas zu verdanken hat, dass es sich ungestraft der Vergeltung entziehen kann. Solches beherzige Du, es ist mir kein Dank erstattet worden. Was soll ich nun beginnen? Was die Götter tun, die in allen Dingen das beste Vorbild gewähren, die uns Wohltaten zu erzeigen anfangen, bevor wir's erkennen und damit fortfahren, ohne dass wir ihnen danken. Der eine wirft ihnen vor, sie bekümmern sich nicht um uns, der andere, sie seien parteiisch, ein dritter setzt sie außerhalb seiner Welt hinaus und nimmt an, sie seien untätig, gedankenlos, dem Licht entfremdet, ohne alle Beschäftigung. Ein anderer nennt die Sonne, der wir doch zu verdanken haben, dass wir die Zeit zwischen Arbeit und Ruhe teilen, dass wir nicht in Finsternis eingehüllt, aus der Verwirrung einer ewigen Nacht gerettet sind, dass sie in ihrer Bahn die Jahreszeiten schafft und alle Wesen nährt und Saaten aus dem Keime lockt und Früchte reift. Diese Sonne nennt er eine Steinmasse oder einen zufällig zusammengelaufenen Feuerball und alles lieber als ein göttlich Wesen. Nichtsdestoweniger gleich liebevollen Eltern, die über die Schmähungen ihrer Kindlein lächeln, hören die Götter nicht auf, Wohltaten auf Wohltaten zu häufen, denen zu gut, die über die Urheber ihrer Wohltaten ungewiss sind, sondern in gleicher Gesinnung beharrend, teilen sie an alle Geschlechter und Völker ihre Gaben aus, einzig zum Segnen ihre Macht nützend. Zur rechten Zeit senden sie die Regengüsse aus über die Länder, setzen sie die Meere in Bewegung durch Winde, durch der Gestirne Lauf bezeichnen sie die Zeiten und mildern Winter und Sommer durch das Eintreten milderer Lüfte. Und die Missgriffe irrender Gemüter tragen sie mit Milde und Schonung. Ahmen wir ihnen nach, geben wir, wenn schon manches umsonst und für nichts gegeben ist, geben wir andern dennoch, ja, geben wir selbst denen, an denen wir schon verloren haben. Niemand lässt sich durch eines Hauses Einsturz vom Bauen abhalten, und wenn das Feuer auch die Hausgötter gefressen hat, wir legen noch auf den rauchenden Bauplatz den Grundstein und bauen versunkene Städte öfters auf den nämlichen Boden. So beharrlich ist das Herz in guten Hoffnungen. Zu Land und zur See gäbe es bald kein Menschenwerk mehr, wenn man, was unglücklicherweise einstürzt, nicht abermals versuchen möchte, wieder aufzubauen. 32. Es ist einer undankbar, der Schaden ist nicht mein, sondern sein. Ich habe den Genuss von meiner Wohltat gehabt, indem ich sie gab, und ich werde deshalb nicht verdrossener zum Geben sein, sondern eifriger. Was bei ihm verloren ist, wird mir bei andern hereinkommen. Allein auch ihm selbst werde ich aufs Neue eine Wohltat erzeigen und gleich einem guten Landwirte die Unfruchtbarkeit des Bodens durch sorgfältigen Anbau überwinden. Verloren mag für mich meine Wohltat sein, er ist verloren für alle. Es gehört keine große Seele dazu, zu geben und es verloren sein zu lassen. Das aber ist hochherzig, wenn man's verloren gibt und doch gibt.